The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele, diesmal mit der 14. Episode. Mein Name ist Captain M und auf der anderen Seite des virtuellen Ozeans der 16-Bit-Malo. Ja, hallo Captain. Heute für mich etwas widrige Umstände. Leicht verschnupft sitze ich hier zu Hause und versuche trotzdem hier gut abzuliefern. Das nenne ich mal Einsatz und ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich so richtig los. Total. Give me the news. Bevor wir durchstarten, erst einmal die Spiele-Releases des Monats März 2015. Und da steht ganz oben White Knight. Das ist so ein Indie-Adventure, Horror-Adventure, was sich so einem Schwarz-Weiß-Stil bemächtigt hat. Sieht interessant aus. Sieht so ein bisschen avantgardistisch aus, wenn ich mir das so anschaue. Ja, so Film Noir-mäßig. Also, ne? Du siehst es gerade vor dir, richtig? Du hast die Steam-Seite offen? Ich muss gestehen, jetzt, wo ich jetzt zu Hause sitze und Zugriff auf das WLAN habe, kann ich mich interaktiv auch noch an dem Geschehen beteiligen. Das ist sehr praktisch für mich. Das soll nicht als Spitze zu verstehen sein an die Redaktion, sondern einfach nur so ein dezenter Hinweis. Aber stimmt, ich sehe es vor mir und es sieht ganz cool aus, optisch. So ein kleinerer Titel. Vielleicht schaue ich mir den mal an und berichte darüber. Am 6. März kam raus Scream Ride. Tja. Ja, auch das sagt mir nicht. Ein Xbox-Exklusivtitel lässt mich traditionell kalt. Scream Ride klingt wie eine Attraktion in einem Vergnügungspark. Ja. Das ist es, glaube ich, auch. Ein Rollercoaster-Tycoon, aber nicht ganz so komplex. Ist das Spekulation oder ist Nein, das jetzt... Nein, das ist so. Ich habe mich jetzt nicht eingehend damit beschäftigt, aber es soll wohl eher leichte Kost sein. Aber wer auf sowas steht... Ich glaube, das ist auch... Also es ist, glaube ich, so, dass du halt Achterbahnen bauen musst, um möglichst furchtbare Reaktionen bei dem Publikum zu erarbeiten. Dass sie sollen sich übergeben und rausfliegen. Also ich glaube, es geht da halt darum, die schlimmste Achterbahn zu bauen. Das, was man bei Theme Park ja eigentlich sowieso nur gemacht hat die ganze Zeit. Genau, das war da Spaß und da bringt sogar Punkte. Ja. Sehr gut. Zombie Army Trilogy. Das sieht sehr skurril aus, dieses Spiel. Ist ja im Grunde ein Sniper-Elite mit Zombies. Verfassungsfeindliche Richtig. Symboliken wurden entfernt und ja... Selbstverständlich. Ja, Multiplayer-Spaß, der in der Solo-Kampagne nicht ganz so viel Laune macht auf Dauer, weil es doch recht eintönig ist, aber sieht ganz nett aus und wie immer bei diesen typischen Nazi-Zombie-Sachen findet das seine Fans. Ne? Für einen Zehner bin ich dabei. Das ist ja das Gute daran, das ist wirklich ein Budget-Titel, von daher ist das alles richtig gemacht. Ja, als arme Podcaster, da spart man halt, wo man kann. Egal, wir machen weiter mit Shelter 2. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Gar nichts. Shelter, Zuflucht. Dafür sagt es mir was. Der erste Teil war schon ein Indie-Erfolg. Da hat man nämlich eine Dachsmutter gespielt und musste seine Dachskinder über das Jahr bringen. So ein Hippie-Spiel, ja? Ja, und im Shelter 2 übernimmt man dann die Rolle einer Luchsmutter. Oha. Also, sehr kreativ. Ja, originell ist es allemal, das möchte ich nicht abschreiben. Allerdings. Besser als der Zombie-Nazi-Shooter. Ja, das stimmt. Und soll auch recht traurig oder tragisch sein, sagen wir es mal so. Denn wie die meisten erwachsenen Tiergeschichten, das ist... Ja. Ach, hast du eigentlich gehört, jetzt mal kurz vom Thema abzuschweifen, dass Miss Brisby, das Geheimnis von Nim, geremaked werden soll? Nein. Ja, und zwar als Animationsfilm mit... Ich glaube, auch mit realen Elementen, Menschen, glaube ich. Okay. Und, bin mal gespannt, ob das was wird. Also schauen wir mal. Klingt erstmal. Ja, was man hörte von den Produzenten, machen sie das eher in eine Richtung, die nicht so cool ist, wo der Titel nämlich eher ernst und düster war. Möchten sie dem jetzt eine humoristische und spaßige Note verleihen und da kann ich drauf verzichten. Okay. Aber schauen wir mal. Genau. So viel dazu. Und schauen wir uns auch mal Assassin's Creed Rogue an. Jetzt auch für den PC erhältlich. Und wie soll es anders sein? Ich habe es mir schon geholt. Ja. Überrascht mich nicht. Ich habe es mir geholt und ich werde die Tage ein Reingespielt veröffentlichen. Das könnt ihr euch dann anschauen auf unserem YouTube-Channel und euch selbst ein Bild davon machen. Ich glaube, das Beste, was Assassin's Creed Rogue passieren konnte, war wirklich Assassin's Creed Unity, weil das ja so stolperhaft gestartet ist, dass viele echt Bock hatten auf ein fehlerfreies Oldschool Assassin's Creed. Ja. Dass das jetzt doch nicht ganz so untergeht, wie zuerst befürchtet. Ja, ich muss sagen, ich gebe dir recht. Und ich habe jetzt aber durch Rogue schon Lust auf Unity bekommen. Weil Rogue ist ein gutes Spiel, durchaus. Macht eigentlich genau das Gleiche wie die Vorgänger, beziehungsweise der Vorgänger Black Flag. Aber es zeigt mir so, dass ich wieder Lust habe auf große Kathedralen, auf Kletterei und so weiter. Und das fehlt alles. Das hat mir schon bei Black Flag ein bisschen gefehlt. Und bei Rogue gibt es so Story-Missionen, wo man halt wieder so große Kirchen erklimmen kann. Was aber jetzt allerdings nicht in der Open World ist, sondern wirklich separiert. Und da habe ich schon wieder Lust drauf bekommen. Und wenn ich mir vorstelle, in Unity ein schönes Paris und ja diese ganzen Bauten, das ist irgendwie schön. Das macht eigentlich auch Assassin's Creed aus und das wurde so ein bisschen vernachlässigt. Also bei mir ist quasi das Umgekehrte passiert. Ja. Okay, Hotline Miami 2, Wrong Number. Ja, das ist ja eher dann dein Thema, würde ich jetzt mal sagen. Als Freund des ersten Teils. Allerdings, du hast ihn auch, du hast ihn nur noch nicht gespielt, richtig? So sieht's aus. Hauptsache kaufen und dann später mal gucken. Da habe ich mich so ein bisschen an dir orientiert, aber das ist ein Titel, den man wirklich mehr hätte spielen sollen, glaube ich. Und das werde ich vielleicht demnächst auch nochmal nachholen. Ja. Also Hotline Miami 2 hat in der Fachpresse sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Ich habe es mir noch nicht geholt, aber das werde ich jetzt die Tage nachholen und freue mich darauf. Ja, was man so hörte, der Tenor war mehr vom Gleichen, aber nach wie vor gut. Ja, und nach dem ersten Teil habe ich mir eigentlich selbiges gewünscht. Ich wollte eigentlich mehr haben. Ja, genau. Ori and the Blind Forest. Ja, du hast jetzt mal ganz dezent noch Cities Skylines übersprungen. Ja, du hast recht, habe ich gerade auch gesehen. Cities Skylines. Da hatte ich nämlich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Und zwar ein Spiel, das in der Entwicklung an mir vollkommen vorübergegangen ist. Aber was ich davon jetzt gesehen habe, hat mich zutiefst beeindruckt. Also endlich mal eine Städtebausimulation, die abweicht von diesem eingeschlafenen SimCity der letzten Jahre. Was wirklich großen Wert auf tiefgehende Simulationen legt. Bis ins Detail, die Stadt, die bis zu 1 Million Einwohner haben kann, lässt sich wirklich bis auf den einzelnen Bürger komplett simulieren und auch verfolgen, was diese Bürger arbeiten, was sie für Interessen haben, wo sie hingehen. Spektakulär. Optisch macht es gut was her und hätte ich einen etwas leistungsfähigen Rechner, dann würde ich da, glaube ich, mal wieder zuschlagen und die eine oder andere Stunde investieren. Denn auf sowas habe ich gerade echt Lust und das ist aktuell die Referenz am Simulationshimmel. Ja. Meiner Ansicht nach. Sie haben eigentlich all das getan, verbessert, was SimCity vernachlässigt hat. Und das ist wirklich schön. Auch da könnte man sagen, dass das Beste, was Cities Skylines passieren konnte, das aktuelle SimCity ist. Also mal gucken, was daraus noch wird. Genau. Jetzt aber Ori and the Blind Forest. Sieht sehr, sehr schön aus, dieses Spiel. Ist so eine Hommage an alte Disney-Spiele wie König der Löwen beispielsweise. Und man spielt so einen... Was ist das? Irgendein kleines, knuffiges Fantasiewesen? Evoli in Weiß. Für alle Pokémon-Freunde unter uns. Ja, und es sieht wirklich schön aus. Also, ich will jetzt nicht den Begriff Metroidvania in den Raum stellen, aber ich glaube, im Grunde ist es doch schon eher sowas. Auf jeden Fall traurig, traurig schön. Hat einen zauberhaften Look, eindeutig. Erinnert mich auch so ein bisschen an so Miyazaki und japanische Zeichentrickfilme. Mhm. Mal gucken, also soll ja ein richtiger Knaller sein. Ja. Wobei mir da manchmal so ein bisschen die Ausdauer fehlt für solche Spiele. Also so da am Ball zu bleiben. Ich finde, das sieht schön aus und das macht sicherlich auch Spaß, aber naja. Steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. Aber für Fans sicherlich. Für Fans. Sofort-Einkauf. Für Fans. Fans kaufen sich auch Sid Meier's Starships. Sid Meier, der gute Alte. Ja, was für ein Ruf wie Donnerhall. Aber dazu kann ich nicht wirklich viel sagen. Nein. Naja, okay. L.A. Corps. Cops. L.A. Corps. Nicht Corps. Klingt ja natürlich so richtige Gerle. Genau. Sieht witzig aus. So ein Top-Down-Shooter, ne? So ein bisschen in den 70ern verhaftet. Vom Stil her. Ja, könnte man sich mal genauer anschauen, wenn es in einem Bundle ist. Genau. Gemein. Ja, natürlich. Ja, Battlefield Hardline, da ist es. Auch ein Spiel für richtige Kerle. Aber richtig, also da geht der Testosteronspiegel enorm in die Höhe. Ja, Battlefield im Gangster- und Polizistenmilieu. Tja. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Vermutlich wieder eine geile Story und mal gucken, für Fans, ne? Könnte man sagen. Immer wieder für Fans. Breach and Clear Deadline ist auch so ein Fan-Ding, glaube ich. Tja. Das ist so ein Spiel, wo wir auf jeden Fall mal einen Game-Trailer-Flip zu machen sollten, denn ja. Selbst wenn ich es mir angucke, ich habe noch nicht mal Lust, mich da reinzulesen. Also da bin ich zu faul, um mich dafür... Guckt euch das selber an, ich verlinke das in den Shownotes. Aber Hauptsache, wir machen dazu einen Trailer-Flip. Ja, wir machen nämlich nur Trailer-Flips zu Spielen, die wir eigentlich scheiße finden. Wobei Five Nights at Freddy's ja tatsächlich rückblickend betrachtet als das, wichtiger Hit entpuppt hat. Das relativiert das Ganze wieder ein bisschen. Aber da sieht man mal, wie wenig Ahnung wir haben. Genau. Noobs, echte Noobs. Ja. Right, da kann ich was zu sagen, das Motorradspiel. Ja, schieß los. Endlich mal, ja. Das war es eigentlich schon. Aber man muss dazu sagen, wie viele Motorradspiele werden eigentlich veröffentlicht? Also in den letzten Jahren fällt mir kein einziges ein. Ja, die Leute fahren halt gerne Motorrad und die es nicht können, die machen das dann alternativ am Computer. Ne? Ja. Das ist absolut nachvollziehbar. Ja, aber es gab doch mal eine Zeit, da kamen viele so Playstation-Zeiten, so Cross-Spiele und so weiter. Ja, ich muss gestehen, ich habe nie ein Motorradspiel gespielt, weil ich die furchtbar schrecklich finde. Noch schrecklicher als Autorennspiele. Darum kann ich da nicht viel zu sagen. Das letzte gute Motorradspiel war eigentlich Excitebike. Und seitdem kam nicht mehr viel in den letzten 30 Jahren. Ja, aber ich bin da auch vermutlich der falsche Ansprechpartner. Ja, Bladestorm Nightmare. Uah, das klingt ja schrecklich. Das klingt schrecklich und ja, so ein Dynasty Warriors Klon. Bladestorm Nightmare. Boah. The Beginning oder Resurrection. Super, originell. Heftig. Ja. Mario vs. Donkey Kong. Typing Stars. Ja. Typing oder Tipping? Aber beides ist schrecklich, glaube ich. Ich würde sagen Tipping, oder? Und Typing meine ich. Egal. Ja. Das Tippen ist gemeint. Dann das perfekte Spiel für alle Leute, die hier so darauf stehen, beim 3DS oder der Wii U auf dem Touchscreen rumzudrücken. Genau. Außerdem kann man da sehr kreativ sein. Man kann sich da so Levels bauen. Oh, schön. Ja. Mario Party 10, ja. Selbstredend. Selbstredend. Ich hoffe, dass sich ein gewisser Dahok dieses Spiel zulegt. Wobei er schon Probleme hatte, sich Smash Bros. Zuzulegen für die Wii U, was ich unfassbar finde. Hab mir neulich erst noch Mario Party 4 geholt für den GameCube. Und hat mir wieder in Erinnerung gerufen, wie kurzweilig doch dieses Spiel ist. Alleine jetzt nicht so unbedingt, aber wenn man Kollegen zur Hand hat, immer wieder Spaß. Spaß garantiert. Ja, das ist wirklich so. Als nächstes Dice Curse. Dice Curse. Ist cooler, wenn man es falsch schreibt. Ja. Ja, das stimmt. Egal. Hier, das ist ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure. Sehr indie. Gut. Mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Tja. Ja, aber das nächste Spiel, Bloodborne, dazu fällt einem sicher was ein. Ja, mir nur, dass ich mir nicht holen werde, aber dass es sicherlich Millionen anderer Spieler gibt, die das darauf jetzt schon gewartet haben und die Tage zählen bis zum 25. März. Damit sie sich das endlich holen können und viele Leute in die Röhre gucken, denn Bloodborne für alle Souls-Freaks da draußen ist PlayStation 4 exklusiv. Ja. Und damit bleiben die Xbox-Freunde draußen. Und das sieht wirklich verdammt gut aus. Also, das muss man schon sagen. Also, das, was man so an Material gesehen hat, ziemlich geiler Style. Ja, wie Ja, gesagt, aber auch ich würde es mir, glaube ich, nicht holen, selbst wenn ich eine PlayStation 4 habe, weil ich spiele es einfach nicht durch. ich würde mal sagen, das Bin zu ist für schwach. Fans. Ja, für Aber es gibt echte sehr viele Fans. Fans von diesem Spiel. Deswegen, ja, was soll ich sagen? Haut rein, Leute. Yeah. Haut auch rein mit Pillars of Eternity. Na? Ja, für Freunde von Baldur's Gate und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Planescape Torment, ja, so ein typisches Rollenspiel aus der Auch wieder der ISO-Sicht, Kickstarter sehr groß. finanziert, oder? Wie das in letzter Zeit häufig ist bei solchen Ja, isometrischen ja. Ja. Oldschool-Rollenspielen. Ja. Ich finde es irgendwie cool, aber mir liegt halt dieses Kampfsystem nicht Ja, wirklich. ich würde sie gerne mögen, aber ich kann es nicht. Das trifft es am besten, glaube ich. Ich hätte auch mal wieder richtig Lust auf Baldur's Ja. Gate. Aber ich weiß genau, ich würde anfangen und nicht weiterspielen. Das wäre es zu schade um die eingebrachten Finanzleistungen von mir. Ja. Deswegen, ja. Aber so ein Fan, ne, der das so drauf steht, für den ist das, also das vielleicht das Das ist der Spiel des Hit. Das Jahres. könnte der Hit sein. Ja. SpongeBob Hero Pants. The Passend zum Game. aktuellen Boah. Kinofilm? Ja, ich verfolge das. Ich bin nicht so in der Ach Szene so. drin, was SpongeBob Nee, ich angeht. habe das auch nur. Also ich höre in letzter Zeit viele Let's Plays und da reden sie öfter über SpongeBob. Also Ja. ist eine andere Alters, aber Ich wollte gerade sagen, also, was sind das denn für Let's Player, die ja über Gronkh SpongeBob und so, reden? ne? Also Gronkh, ach, Gronkh na gibt es bei klar. SpongeBob, okay. Lass Na mir das mal gut. so stehen. Ja. Hier wieder ein Spiel für Männer: Dead Oh or ja. Alive 5. Last Round für den PC. Tatsächlich immer wieder ein Spiel, über das ich nachdenke, es mir anzuschaffen. Denn es ist ja wirklich so, Dead or Alive, die Serie ist ja berühmt-berüchtigt für ihre überproportionierten Kampffigurinnen und spezielle Physik-Engines, die entworfen wurden, um diese Rundung auch entsprechend in Bewegung zu setzen und zu halten. Ja. Das ist für manche halt abschreckend und geradezu ärgerlich und manche finden es toll und manche stören sich gar nicht daran oder beschäftigen sich damit nicht damit, sondern freuen sich an den wirklich gelungenen Kampfsimulationen, also am Kampfspiel, was ja durchaus Spaß macht. Nichts ohne Grund gibt es bisher jetzt den fünften Teil. Und schauen wir mal. Interessant fand ich ja, vielleicht hast du es ja auch gehört, dass der Entwickler gesagt hat, es gibt, vielleicht ist der letzte Titel, den sie rausbringen für den PC, wenn die Gemeinde nicht aufhört, so anstößige Mods für dieses Spiel zu entwickeln. Das könnte sie nämlich gar nicht gutheißen. Und Lächerlich. Also sowas ist einfach heuchlerisch. das stimmt. Wobei, vielleicht ist das japanische Kultur so rumzulaufen. Das weiß man ja nicht so wirklich, ne? Aber Ja gut, ja, wobei, ja, es ist keine Ahnung. sicherlich schwieriger für die Vielleicht gibt es da Modder das Grenzen, entfernen, ne? Es als gibt für einfach die Grenzen. Programmierer das überhaupt hinzumachen. Wer weiß das schon? Ja, richtig. Ja, und last und least, Way of the Samurai 4. Hat ja auch schon bis zum vierten Teil geschafft. Das heißt ja nur Ja. Qualität eigentlich, ne? Ja, tatsächlich. Tatsächlich steht irgendwie auf meiner Wunschliste der PlayStation 3 irgendeine Way of the Samurai-Titel, weil das ist so ein Open-World-Spiel, meine ich. Und vielleicht ist der vierte Teil genauso. Sieht Sieht aber japanisch aus, ne? pottenhässlich aus. Keine Ahnung. Naja. Ja. Okay, das war's auch schon mit den Spiele-Releases des Monats 2000, März im Jahre 2015. Und wir machen gleich weiter mit den aktuellen News. Und da steht ganz oben, dass Steam neue Hardware bekommt. Und das ist so wirklich interessant. Das war nämlich auf der GDC, wurde das vorgestellt, dass es zum einen den Steam-Controller geben soll, den kennen wir ja schon, der quasi eine Maussteuerung simulieren kann. Finde ich ganz interessant. Und Eine damit in Maussteuerung Verbindung simulieren mit gibt dem es den. Controller. Ja, der hat ja so Scheiben quasi. Wo es da, also wo man auch Strategiespiele beispielsweise gut mitspielen kann. Da Das fehlt wäre ja das. mal interessant. Und das Bild ist auch ja, schon vielsagend. Das sieht schon interessant aus. Also, den werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Gleich daneben der Steam-Link. Und das finde ich schon eine sinnvolle Sache. Das ist nämlich ein ganz kleines Gerät, wo du das... es ist quasi In-Home-Streaming. Also du kannst das Signal von einem Rechner, von einem PC auf diese Box speisen und damit das Signal auf dem Fernsehen ja, ausstrahlen und kannst dann deine Spielebibliothek quasi dort abrufen. Das wäre natürlich sehr praktisch. Das ist genial. Ja. Ja, ja. Ich habe ja so eine kleine Wette laufen mit dem Dahok, wo es darum geht, dass die typischen Konsolen bald abgelöst werden vom Mobile Gaming. Er ist auf der Seite des Mobile Gamings und ich auf der Seite der Konsolen. Ich glaube eher, dass das, diese Steam-Geschichte, die Zukunft darstellen wird, dass du eine wirklich Multimedia-Box hast, mit der du den PC ganz leicht mit allen Software-Titeln auch mit dem Fernseher verbinden kannst und deiner oder der Home-Anlage. Das sehe ich durchaus als Zukunft an, dass die Konsolen ablöst, weil es wirklich einfacher auch ist und richtig. Ja, wie gesagt, das, was viele Konsolenspieler noch abhält davon, auf den PC umzuspringen, könnte das ablösen. Und das Gute ist halt, du kannst den Steam-Controller dann nehmen, kannst sie dann mit dieser Box irgendwie verbinden und hast dann auch ein Controller-Signal. Das wäre natürlich noch die Hürde gewesen, wenn du dich am Fernseher setzt und musst irgendwie den PC ja doch irgendwie erreichen. Das muss ja doch irgendwie erreichbar sein, das Signal, damit du den Controller benutzen kannst. Das wäre die Lösung quasi. Und was so vermutet wird, ist, dass das so der erste Schritt in Richtung ja, Cloud-Streaming geht. Ne? Dass die Hürde immer weniger wird, immer weiter abgebaut wird, dass man irgendwann tatsächlich nur noch über ein Signal das Spiel spielen kann, ohne eine potente Hardware zu haben. Tja, schöne neue Welt. Bitte? Schöne neue Welt. Genau. Ja, kann man drüber diskutieren. Interessant ist es allemal. In der Tat. Wir werden das im Auge behalten. Wir werden auch im Auge behalten, die Steam Machines, die ja noch nicht so wirklich bekannt geworden sind, aber die werden auch dieses Jahr werden die ersten erscheinen. Und dann bin ich mal gespannt, was da so drin steckt. Noch mehr interessiert mich allerdings die Steam VR, das Pendant zu der Oculus Rift und diesem ganzen Virtual Reality-Gedöns. Ich bin ja da sehr interessiert dran. Ja, das weiß ich, ja. Und dieses Jahr soll schon das erste Developer-Kit erscheinen und auch dann letzten Endes eine Version für den Markt, für uns sozusagen. Ich bin skeptisch, aber auch da lasse ich mich gerne überraschen, was da auf uns zukommt. Diese Virtual-Reality-Brillen, ja, ich denk, gut, schauen wir mal. 3D-Kino hat auch lange gebraucht, sich durchzusetzen und hat es inzwischen geschafft. Also kann ich mir vorstellen, dass irgendwann diese 3D-Brillen ähnliches schaffen werden, weil es ja durchaus vom reinen Gedanken ja schon cool ist, aber mitunter auch ein bisschen unpraktisch. Aber genau, du sagst es, ist noch unpraktisch, aber der Weg ist noch lang, aber ich denke, der Grundstein ist da schon gelegt. Ich glaube schon, dass das eine andere Technik ist, als wir es noch Anfang, Mitte der 90er erlebt haben. Ich hatte damals mal so eine Brille von meinem Onkel, glaube ich, auf dem Kopf, der hat sich so ein Ding geholt. Und das war einfach nur billig irgendwie. Du hast einfach nur einen Monitor vor deinem Kopf gehabt. Ne? Und heute ist das ja bewegungssensitiv und alles geht mit und du kannst dich umschauen. Das war damals nicht so. Und wie gesagt, da hat sich schon einiges getan. Ja, interessantes Feld auf jeden Fall. Steam macht echt mobil. Im wahrsten Sinne zieht in die Wohnzimmer ein. Und ich bin gespannt, was das noch so gibt. Ja, der nächste Punkt auf unserer Liste war ein viel diskutierter in den Medien, nämlich das legendäre Interview mit Peter Molyneux von Rock Paper Shotgun, wo er übelst beleidigt wurde. Krass, ja, ich muss gestehen, das ging mir ein bisschen zu sehr in die Boulevard-Richtung, deswegen habe ich das ein wenig übersprungen. Ich ertrage sowas nicht, wenn Leute so gedemütigt werden. Ja, also, aber du bringst mich vermutlich auf den neuesten Stand jetzt. Ja, also es war, ich habe es mir teilweise durchgelesen. Ich habe es auch nicht ganz mir geben können, weil es dann doch irgendwann unangenehm wurde und weil es mich dann nur noch genervt hat. Aber es war schon so, dass der junge Mann, der ihn da interviewt hat, erstmal durchaus provokant die Frage gestellt hat, ob er denn ein notorischer Lügner sei. Damit hat er das eröffnet. Kann man machen, ne? Ist eine Strategie, ganz klar. Und ja, das wurde immer schlimmer und das ging so weit, dass Peter Molyneux die Fassung verloren hat und sich ständig wiederholt hat und sich da wirklich versucht hat zu erklären. Und der Interviewer hat immer weiter draufgedroschen. Wirklich. Und vor allen Dingen, er hatte so einen Schreibstil, wo er alles kommentiert hat, was da so passiert. Also Peter blickt sich hilfesuchend um. Peter schreit nach so und so, weil er sich nicht weiter zu helfen weiß und so weiter. Also wie hat so aufgegriffen, was gerade passiert, was sehr, sehr unangenehm war. Also da war diese Bösartigkeit denn gerechtfertigt von dem Interviewer? Also sicherlich, es ging ja letzten Endes um das neue Projekt, was über Kickstarter finanziert wurde, dieses Godos. Und da hat Peter Molyneux wohl Dinge versprochen, die ja dann nicht wirklich gehalten wurden. Ob das wirklich eine Lüge war oder ob er nicht doch letzten Endes von seiner Vision so überzeugt war, das steht nämlich auf dem anderen Blatt. Und ich glaube, der Mann ist echt ein Träumer und hat sich da ein bisschen übernommen und hat auch versucht, sich zu erklären und auch zu entschuldigen und hat auch eingeräumt, Fehler gemacht zu haben. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, immer weiter in diese Wunde reinzugehen. Und ja, es ist einfach nur unangenehm. Es ist ja letzten Endes nur ein Spiel. Es geht hier nicht um irgendwelche wichtigen politischen Entscheidungen oder der Mann ist ja kein Verbrecher in dem Sinne. Also, so, ich fand es schon respektlos, weil er durchaus ja eine Figur ist in der Gaming-Welt. Und dass er jemand. Ja, Generation YouTube und Facebook und Kommentar, die ist unerbittlich und vergisst nicht. Nein, und, genau. Ja. Das ist tatsächlich so. Und ich meine, ich habe mich erinnert, wie Peter Molyneux damals sein Black and White Interview, ich glaube in der GameStar oder so, gegeben hat. Es war so ein Video-Interview. Und der Mann hat natürlich auch so eine Art zu, er liked, sagen wir mal so, zur Übertreibung. Aber man nimmt ihm das ab. Und man, ich glaube auch, der glaubt da wirklich dran und ist so bei der Sache, dass er sich einfach reinsteigert in Sachen. Wie so ein großes Kind im Grunde. Und ja, das war doch etwas zu viel für den Peter. Ja, wenn es interessiert, werde das mal verlinken. Wer es noch nicht gelesen hat, kann ja mal reinlesen. Also mir hat es dann wirklich so nach der Hälfte. Wer das liest und gut findet, der ist ein schlechter Mensch. Ja, also. Ja, es gab durchaus auch positive Stimmen, die meinten, ja, schon richtig so. Warum da soll man da nicht mal... es geht ja nicht darum, dass man Dinge hinterfragt, sondern der Ton macht die Musik. Und wenn ich da wirklich auf eine persönliche Ebene gehe, die da völlig unangebracht ist, dann finde ich das einfach nicht gut. Dann ist das für mich, hat das mit Journalismus auch nichts mehr zu tun. Sondern, Populismus. Populismus, genau. Ja, war auf jeden Fall ein Ereignis. Ein Ereignis dieses Jahr. Genauso wie das Ereignis mit um GTA 5, dass es mal wieder verschoben wurde, weil Rocks. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Ich habe neulich erst noch gespielt. Also, ach so. Bei mir wurde das nicht verschoben. Sehr, sehr lustig. Ja. Verstehst du? Ja. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder kalter Kaffee, aber es hat mich sehr, sehr erregt und das nicht im Positiven. Das Lustige ist ja, das kann, du sagst jetzt kalter Kaffee, aber wenn man das hört, könnte es wieder brandaktuell sein, weil wer sagt, dass der nächste Termin eingehalten wird. Bestimmt, also ja. Lassen wir uns überraschen. Genau. Oder lass du dich überraschen. Ich spiele weiter. Tja, aber was man sagen muss, wenn dieses Spiel erscheint, dann wird es die definitiv beste Version werden. Ne? Wir bekommen einen ganz neuen Radiosender. Ui. Mit den coolsten Hits. Bin ja mal gespannt. Bin ich auch gespannt. Die tatsächlich bisherigen Radiosender hatten auch nicht so viele Hits. Das wäre schon mal ein würdiger Anreiz. Aber ja. Mal gucken. Ja, geguckt habe ich auch, als ich eines Tages meinen Uplay-Account aufgemacht habe und meinen Far Cry 4 nicht mehr vorgefunden habe. Es war weg. Es war nicht mehr in meiner Spielebibliothek, woraufhin ich mit Ubisoft natürlich direkt Kontakt aufgenommen habe, weil ne, Ubisoft und ich, wir sind so. Wir haben nur so Journalistenzugänge zu den Kanälen genau. Entsprechend. Hab da den Obersten, nicht beim Kundenservice. Ich sag jetzt nicht den Namen, aber direkt angeschrieben, hey Mike, Mike, was ist los, warum ist mein Spiel nicht mehr da? Und daraufhin hat mir Mike geantwortet, ja, weil du einen verbotenen Key ich mache hier ein Anführungszeichen-Symbol, dir zugelegt hast und dann haben wir dein Spiel einfach gesperrt. fand ich erstmal frech. War ich perplex und habe mich an meinen Händler gewandt, der sich dann mehrfach entschuldigte. Und ja, dann hat man auch schon die ersten Schlagzeilen gelesen. Hunderttausende von Keys wurden gesperrt von Assassin's Creed Unity, von Far Cry 4 und ich glaube, The Crew war nicht davon betroffen. Aber ja, da haben wohl einige Leute Keys gekauft, durchaus von seriösen Quellen, die allerdings sich da auf falsche Händler eingelassen haben und waren dann die Leidtragenden. Gut war jetzt, dass die Key-Händler eigentlich sehr kulant reagiert haben und gesagt haben, ja, wir kümmern uns drum, wir werden den neuen Key zusenden, aber das kann ein bisschen dauern. Und hat es denn auch dann gedauert? Es hat gedauert, aber die Geschichte ist quasi so, dass ich mich erstmal darüber echauffiert habe, wie Ubisoft überhaupt vorgeht. Man kann doch nicht einfach Dinge entfernen, ohne mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Das ist ja so, als wenn ich in einem kleinen PC-Laden mir irgendein Teil kaufe und das ist dann vom Schwarzmarkt irgendwie, ohne dass ich es weiß. Und die Polizei bricht in meine Wohnung ein, entfernt dieses Teil und ich komme nach Hause und das Teil ist einfach nicht mehr da. Und ja, vor allem nicht mal die Polizei, sondern der Händler kommt in deinen Laden rein und sagt genau, hier. Genau, nicht die Polizei, der Händler, ja, so genau. Der Produzent quasi. Und entfernt das und ja, keine Nachricht, sondern nur eine offene Tür vielleicht, keine Ahnung. Es ist geht nicht, ich finde, das geht überhaupt nicht. Naja, jedenfalls war es irgendwie eine Woche später, da habe ich schon gedacht, oh, ja, jetzt könnte es ja langsam mal was werden. Hab mein Uplay-Account aufgemacht und dann war das Spiel wieder da. Mit allem drum und dran, Season Pass hatte ich mir auch gekauft, war alles wieder da. Happy End. Happy End. Und ja, Ubisoft hat so eine offizielle Stellungnahme dann auch von sich gegeben, nach dem Motto, ja, wir haben uns da umentschieden und erstmal wieder die Keys entsperrt. Und behalten uns aber das Recht vor, zukünftig wieder das Gleiche zu unternehmen. Ja, das war schon ein dickes Ding. Und man hat viel, viel technische Scherereien mit Ubisoft gehabt. Angefangen bei Assassin's Creed Unity, was nicht richtig lief, über Far Cry 4, wo der Controller nicht erkannt wurde und so weiter. Genau aus diesem Grund boykottiere ich Ubisoft schon seit Jahren. Ja. Ja, mein letzter gekaufter Ubisoft-Titel war, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube Assassin's Creed 1. Könnte hinkommen, ja. Das ist hart. Ja, ich muss sagen, leider mag ich die Spiele zu sehr und kaufe immer wieder bei Ubisoft. Können mir ins Gesicht spucken. Ja. Das ist furchtbar. Furchtbar und gut. Ja. Du nennst dich Indie-Meister. Also wirklich. Ja, tut mir leid. Ich brauche auch mal meinen Ausgleich zu diesem ganzen zerkopften Blödsinn. Ne? Genau. Ja, so war das mit Ubisoft. Ja, und fast aktuell ist die News, dass Minecraft in der Türkei verboten werden soll. Ja, das habe ich auch gelesen. Da das Gameplay darauf ausgelegt ist, zu töten. Mhm. Um zu überleben, musst du Leben nehmen. Und das ist natürlich nicht zu verantworten. Und ja, entsprechend soll natürlich dann. Aber das hat Mojang sich verboten. Mojang hat sich ja nicht bieten lassen und gleich dagegen argumentiert, dass das ja gar nicht stimmen würde. Denn man müsse ja gar nicht unbedingt töten, um zu überleben, was ja auch stimmt. Man das ist richtig. Nicht, obwohl, ja gut, man muss Schweine töten, aber. Nee, das muss man, ist nicht muss man gar nicht, Quatsch, man kann ja an Dachen anpflanzen und so weiter. Ja, das ist vermutlich nicht möglich, ohne das Ableben von Tieren an gewisse Items zu kommen, aber dann so ist es ja auch in der richtigen Welt. Ja, eben, das ist ja nur ein Spiegel dessen, was wir hier erleben. Genau. Ja? Genau, Minecraft ist das Leben nur vielleicht etwas besser. Ja. Stimmst du mir da nicht zu? Kann man, denke ich, so stehen lassen. Und ich hab da noch eine News, die steht jetzt hier nicht auf dem Zettel, also nicht wundern. Ganz neu reingekommen ist, dass Steam die Geschenke-Keys aus dem Ausland quasi gesperrt hat. Man kann jetzt nur noch Geschenke, also geschenkte Keys verschenken in dem Land, wo du wohnst. Das heißt, wenn du in Russland wohnst, geht es halt nur noch in Russland. Und du kannst keine russischen Keys mehr bei dir aktivieren. Beziehungsweise du kannst es aktivieren, aber du müsstest halt dauerhaft mit einer VPN-Verbindung angemeldet sein, was sehr blöd ist und ja, nicht schön. Gut, kommt ja für die meisten von uns eh nicht in Frage, nur interessant, dass es zu Misswirtschaft gekommen zu sein, würde ich mal behaupten. Habe ich mir auch gedacht. Also Steam war da ja recht ruhig, was so Key-Selling angeht und so weiter. Und man hat eigentlich nie was gehört. Und jetzt fangen sie an. Also, wie man das jetzt genau zu deuten hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist erstmal eine weitere Entwicklung. Dass das irgendwann mal bald ein Ende haben sollte, könnte. Mit den schönen, günstigen Keys. Oh. Ja. Traurig. Ja. Das war's mit den News, oder? Ja. Habe ich was vergessen? Alles gut. Ich muss mich kurz wieder gesundheitlich aufraffen, bevor ich weitermachen kann. Das ist doch sehr energieraubend. Okay. Bis später. Da ist er wieder, der 16-Bit-Malo. Hallo. Ja, es geht mir wieder viel, viel besser und ich bin bereit für die nächste Runde. Wunderbar. Die da heißt, was habt ihr gespielt? / was spielt ihr gerade? Ja, ich habe ja so einiges hier verzeichnet. Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich gespielt habe und es passte auf meinen kleinen Finger, die Notiz. Nicht nur krankheitsbedingt in diesem Jahr bisher wirklich sehr spielefaul gewesen. Keine Ahnung, das ist der Next Generation Blues anscheinend. Ich kann es mir auch nicht genau erklären. Aktuell nicht wirklich nicht für die Spiele begeistert. Ich habe mir einige Spiele gekauft. Wir haben bei uns ja in der Stadt so einen schicken Second-Hand-Laden. Und da haben sie so Generationen PlayStation 1, GameCube. Cool. Jede Menge Spiele da. Und da habe ich mir so ein paar Multiplayer-Sachen geholt, um die mal in Zukunft zu spielen. Unter anderem auch gerade, wie schon erwähnt, Mario Party 4. Natürlich super. Und ja, mal gucken. Das sind so die Sachen, die ich demnächst mal in Angriff nehmen werde. Okay. Ansonsten wirklich direkt gespielt und auch wirklich gekauft und ewig runtergeladen im PlayStation Store. War jetzt kürzlich für PlayStation Plus Mitglieder Yakuza 4. Und die Yakuza-Reihe, die interessiert mich ja schon so ein bisschen länger immer. Man könnte sagen, im weitesten Sinne so das japanische Antwort auf GTA. Wie der Name schon sagt, eine Gangstergeschichte. Man spielt einen ehemaligen Yakuza, der ausgestiegen ist und dann doch wieder reingezogen wird. Eine sehr typische und auch cineastische Geschichte, die da erzählt wird über die ersten drei Episoden. Und das Coole an Teil 4 ist, man kann sich die halt alle so Cutscene-mäßig mit Erklärungen angucken lassen, damit man nicht quasi mit lauter Fragezeichen beginnt, sondern man weiß sofort quasi, worum es geht, wer der Held ist und wie die Welt so tickt. Das ist ganz cool gemacht. Das Spiel an sich ist bemerkenswert, sagen wir es mal so. Also es ist sicherlich kein GTA, wo du einfach rumläufst und dann einfach machst, was du willst, sondern du kannst zwar auch relativ frei machen, was du möchtest, aber in relativ engen Grenzen. Und das öffnet sich vielleicht später mal, aber aktuell ist es nur, geh von A nach B und dann mach dieses und viel, viel Story, viel, viel Zuhören. Aber auch viel, viel, ich nenne es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, Lokalkolorit, also japanophile Menschen kommen da voll auf ihre Kosten. Die Umgebung, die Leute, alles sehr japanisch. Das ist ganz cool. Haken ist vielleicht ein wenig der japanische Text oder japanische Sprachausgabe und englischer Text. Ja. Das ist manchmal ein bisschen, man kommt schwer hinterher. Man kann nicht zuhören, man versteht es eh nicht und man muss die ganze Zeit mitlesen. Da verpasst man manchmal was auf dem Bisschen noch so passiert. Aber das ist nur ein kleiner Haken. Da werden jetzt auch keine epischen Dramen erzählt, sondern man kriegt auch so schon mit, was da Phase ist. Es ist viel Action, es ist viel Klopperei und Rennen und ich sag mal Quicktime-eventig. Letzte Sache, die ich machen musste, war zum Beispiel ein Abendgarderobe auszuwählen für meine Begleiterin. Auch passend mit Vorher-Nachher-Vergleich und Punktevergabe für meine Auswahl. Das war ganz lustig. Aber auch wieder, wie ich finde, typisch japanisch. Ganz cool und mal gucken, ob ich da demnächst mal wieder weiterspiele. Warum ich tue ich es nicht, sondern spiele sporadisch nur Minecraft, wo ich ja wirklich jetzt ein großer Fan von geworden bin. Ja. Was mich auch an die grauenhaften Let's Plays gebracht hat. Auch da kann ich nur schwer aufhören zu gucken. Und damit möchte ich auch aufhören. Mehr habe ich nicht zu erzählen, da jetzt kannst du dich voll und ganz austoben. Okay, ich wollte eben schon einhaken. Ich habe mir nämlich Yakuza 3 zugelegt. Und war da doch etwas irritiert, ob der fehlenden deutschen Übersetzung. Zumal die Vision eine deutsche Verpackung hatte, aber das Spiel ist ja komplett in Englisch. Und wie du schon. Ist auch sehr ungewöhnlich. Wie du schon sagst, ich denke, es nimmt sich nicht so viel. Also Yakuza 3 und 4, so viele Unterschiede wird es da nicht geben. Und mich erinnert es sehr an, es eher an Shenmue oder Mühe, oder wie man es auch immer aussprechen möchte, als an GTA. Zum einen wegen dieser Prämisse, also oder dieses Japanische einfach, und zum anderen auch aufgrund der, ja, der des Open-World-Verständnisses einfach, was Yakuza hat. Ich bin nicht wirklich reingekommen. Ich will dem Spiel gerne nochmal eine Chance geben, aber irgendwie hat es mich noch nicht so gepackt. Leider. Ich dachte, man muss schon so eine kleine Affinität für diese ganze Thematik haben. Ja, glaube ich auch. Ja, genau, dann fang ich mal mit meinen Titeln an. Und da gab es so einige Überraschungen, die mich überrascht haben. Nämlich, ich hatte mir in einem Bundle das Spiel, das man nicht aussprechen darf, nämlich Satans Sohn gekauft. Sohn des Luzifers gekauft. Aufgrund der Initiierung des Teil des Spieles darf ich den Titel natürlich nicht aussprechen. Wir sind ja ein seriöser Podcast. Und wir werden hier von allen Seiten überwacht und kontrolliert. Ja, ich bin da etwas paranoid. Ja, wer direkte Kontakte zu den Führungsebenen zu Ubisoft hat, der muss aufpassen. Ist halt so. Ja, aber es gibt so ein Spiel, das heißt Lucius 2. Das ist wiederum nicht indiziert. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich hier über den ersten Teil spreche, sondern nur über ein Spiel, das heißen könnte Sohn des Luzifers. Ja? Alles gut, okay, alles okay. Gut. Nein, es geht einfach darum in diesem Spiel, also erstmal ist es ein Adventure-Spiel aus der Third-Person-Sicht, das sieht so ein bisschen aus wie Hitman, und man spielt dort einen kleinen Jungen, nämlich den Sohn Luzifers, der von seinem wirklichen Vater, also Luzifer, den Auftrag bekommt, Seelen zu sammeln. Und man ist in einer irdischen Familie beheimatet, die Politiker sind und viel Geld haben, und da gibt es ein Herrenhaus, in dem man sich frei bewegen kann. Und man bekommt halt schon gezielt gesagt, wem man ausschalten muss. Und man mordet sich quasi durch die ganze Belegschaft hin zur engeren Familie. Und das macht man, indem man Dinge kombiniert und Dinge manipuliert. Und das ist alles sehr, im Grunde sehr, sehr primitiv, das Rätseldesign. Aber die Mordsequenzen sind extrem trashig und extrem grausam. Und das war auch der Motor für mich an diesem Spiel zu bleiben, weil es so voller Fehler war. Es hat sich aufgehangen, es hat Speicherbugs gehabt, es hat Gamebreaker-Bugs gehabt, aber trotzdem wollte ich sehen, wie bringt dieser kleine Junge den nächsten um. Und also ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber der groteskeste Moment war, dass ich ein Klavier manipuliert habe und dort jemand das Klavier repariert hat. Und das Bein ist weggeknackt von diesem Klavier und das Klavier hat den Schädel dieses Mannes zerborsten. Also, großartig. Wahnsinn. Und es ist wirklich, es hat so eine Mischung aus Shining und, keine Ahnung, Rosemary's Baby und all diese alten Horrorfilme. Ziemlich, ziemlich unterhaltsam auf eine Art. Und da ist so eine böse Variante oder eine Horrorvariante von Hitman. Ja, nur halt, du hast halt nicht wirklich Shooter-Elemente. Es gibt nachher die Fähigkeit. Ja, aber du kannst ja bei Hitman auch den Schießen vermeiden und stattdessen stellst du lauter Fallen. Ja, also es ähnelt auch schon der Optik von Hitman. Sieht auch so ein bisschen aus. Also allein diese Third-Person-Sicht und so weiter ist da schon gegeben. Und es gibt sogar die Möglichkeit, im späteren Verlauf so eine Fähigkeit zu erwerben, wo man auch aktiv schießen kann. Aber auch das ist stark geskriptet, also man kann sie wirklich nur in bestimmten Momenten einsetzen. Und das Spiel lässt einen nicht wirklich Freiheit. Man kann sich da, wie gesagt, in diesem Haus zwar frei bewegen, aber alle Gegenstände, die man einsammelt, werden erstmal nicht abgespeichert, wenn man das Spiel beendet, was ich sehr ärgerlich finde. Und zum anderen muss ich nur eine bestimmte Reihenfolge einhalten, um was auszulösen. Trotzdem irgendwie meine Empfehlung, wenn man auf solche auf Trash-Titel steht und so einen leichten Grusel tatsächlich auch erleben möchte. Es hat irgendwas. Weil der Junge auch völlig ausdruckslos immer dasteht und nichts sagt. Und ein Klischee jagt er das nächste. Schöner, klingt kleiner gar nicht mal so schlecht. Titel. Bitte? Klingt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, das werde ich gleich zumindest mal googeln. Ja. Ja, das solltest du mal tun. Und das Spiel Lucius 2, was natürlich nichts mit diesem Spiel zu tun hat, das ist dann wohl eher ein Action-Titel. Den habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Werde ich dann vielleicht mal nachholen. Interessiert mich auf jeden Fall. Aber technisch, wie gesagt, eine mittlere Katastrophe. Ja. Ebenso hat mich über das Spiel Murdered Soul Suspect, was letztes Jahr erschienen ist, überrascht. Von Arttie Games oder so weit, oder so ähnlich, die auch hinter Dark Void und Quantum Conundrum stecken. Die haben ja dieses Spiel rausgebracht, noch für die letzte Generation, wo man einen Detektiv spielt, der einen Serienmord aufklären will und im Zuge dessen von diesem Mörder, dem sogenannten Glockenmörder, erschossen wird und sich kurze Zeit später in der Geisterwelt wiederfindet. Und dort in Salem, ne, der berühmten Hexenstadt, sich frei bewegen kann und tatsächlich frei, denn man kann durch Wände gehen und Gegenstände passieren. Es sei denn, sie sind geweiht, dann kommt man auch in Häuser einfach nicht rein. Und im Grunde ist es auch ein Adventure-Spiel. Man sucht Indizien zusammen und dann bekommt man Fragen gestellt und da muss man halt immer die passende Antwort auswählen. Und im Grunde ist das auch schon. Es hat auch so ein paar Sammelaufgaben, die man dort erledigen kann. Und je nachdem, was man da so sammelt, bekommt man kleinere Hörbücher zu hören, so kleine Horrorgeschichten, die wirklich ein Highlight sind, muss ich sagen. Die sind sehr gut vorgetragen und teilweise auch echt erschreckend. So, wenn ich jetzt was so erzähle, dann spoilere ich. Die sind aber wirklich hörenswert. Das habe ich selten, dass ich mir Audiolooks, was mehr ist es eigentlich ja nicht, mir wirklich gerne anhöre in einem Spiel. Und das motiviert ungemein, sich da genau umzuschauen. Und auch die Geschichte, ja, ja. Ich bin jetzt ein bisschen nach vorne geprescht, aber im Grunde geht es halt darum, als Geist den Mord aufzuklären, um so ins ewige Totenreich entschwinden zu können und Erlösung zu finden. Klingt auch ein bisschen, ja, klingt irgendwie interessant, aber auch ein bisschen klischeehaft ist es auch, aber das war wirklich interessant und spannend, auch bis zum Schluss, als ich den Mord dann aufgeklärt habe. Also meine Empfehlung hat das Spiel, war ein Überraschungstitel, definitiv. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass das, wie wir schon eingangs erwähnten, für Fans ein Spiel, das ja wirklich auch wirklich hohe und niedrige Wertung bekommen hat. Ja. Manche fanden es richtig cool, manche konnten sich davon nicht so gefangen nehmen. Also eine Erfahrung, die vermutlich dann jeder für sich selber machen muss. Ja, also man muss auf Exploration stehen, man muss auf diese Art von Gruselgeschichte stehen, dann kann man durchaus Spaß mit haben. Und witzig ist auch dieser Hauptcharakter, der ja irgendwie so eine gescheiterte Existenz ist, aus einem Verbrechermilieu stammt und dann natürlich Detective wird und bei der Polizei dann arbeitet, aber auch da einen Widersacher hat, der ihn aufgrund seiner Vergangenheit verachtet und so weiter. Irgendwie witzig. Vor allen Dingen, er sieht ja so oldschool aus oder so eine Mischung aus 30er Jahre und Neuzeit-Hipstertum mit seinen Tätowierungen am ganzen Körper. Und jede Tätowierung hat auch eine Bedeutung. Aber trotzdem ist er mir sympathisch. Es ist eine gute Rolle. Und wenn mir ein Charakter schon mal sympathisch ist, dann trägt das absolut dazu bei, dass ich mich wohlfühle in dem Spiel. Und ja, Daumen hoch für Murdered Soul Suspect. Wenn man es für ein kleines Geld bekommt, sollte man sich das geben. Jo. Habe ich erzählt, dass ich The Crew gespielt habe im letzten Podcast? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, habe ich mir geholt. Nee, wir hatten darüber gesprochen, dass wir beide überlegen, uns das Spiel zu holen. In der Tat. Und ich finde es gut. Ich finde es ist als ich habe gesagt, Driving Simulator sehr schön. Ne? Also das Äquivalent zum oder das Gegenstück zum Walking Simulator. Es macht einfach Spaß, sich Amerika anzuschauen mit dem Fahrzeug. Aber als Rennspiel ist es nicht zu gebrauchen. Ich bin jetzt wirklich wahrlich kein Rennspielexperte, aber ich habe im Vergleich Burnout Paradise zuletzt gespielt und das war richtig geil. Das hat so viel Spaß gemacht, die Rennen zu fahren. Das ist da nicht der Fall. Zum einen, weil die Steuerung eine Katastrophe ist. Man bewegt sich wie auf Seife. Also wirklich, selbst wenn man sein Auto aufgerüstet hat und eine höhere Stufe hat, ja, bricht das Auto ständig aus und so weiter. Und es verzeiht auch keine Fehler. Sobald du einen Fehler gemacht hast, kannst du das Rennen eigentlich neu starten. Sehr also frustrierend. Kein Spiel für Noobs. Ja, nicht. Es ist halt auswendig lernen, ne? Also du fährst wirklich Strecken auswendig. Die KI, egal, selbst wenn du meilenweit vorpreschen müsstest, holen sie dich ein. Also nicht wirklich, wirklich gut. Vielleicht patchen sie ja mal wieder was, dann, dass das ein bisschen behoben wird. Aber egal, trotzdem meine Empfehlung für dieses Spiel, weil das Amerika einfach so viel zu entdecken bietet, was wirklich schön ist. Und die einzelnen Bundesstaaten sind toll und die Lichtstimmung ist mal wieder großartig. Macht sehr viel Spaß. Ich hätte mir allerdings noch ein bisschen mehr Popkultur gewünscht. Das lässt sich doch ein bisschen vermissen. Zum Beispiel, eine Sache ist cool, ich habe diese Stadt Pennsylvania entdeckt, wo ein täglich grüßt das Murmeltier spielt. Das ist lustig, aber da hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht. Es gibt doch so viele Sachen, die aus Filmen und Medien bekannt sind in Amerika. Das hätte man doch einfach mal einbauen können. Ich bin zum Beispiel durch Queens gefahren, hab vielleicht nach dem King of Queens Ausschau gehalten oder so, aber... Nee, war nicht da. Nee, also solche Kleinigkeiten, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, dass klar. Man denkt so, ey, geil, aber das habe ich nicht so... Eine lebendigere Welt. Ja, aber trotzdem, sehr, sehr schönes Spiel und vor allen Dingen gross. Ja, ich hab noch zwei Sachen. Civ 5 habe ich mir geholt. Welches? Civilization 5. Ach so, Civ, das hast du so abgekürzt, ja? Ja, weil ich so ein cooler Stratege bin. Ja, ich verstehe schon. Ich habe Civilization 1 damals gespielt und das war, glaube ich, somit das einzige Strategiespiel, womit ich Freude hatte. Und irgendwie hatte ich da wieder Lust drauf und ja, ich bin doch etwas erschlagen. Also das bietet so viele Möglichkeiten. Da muss ich mich nochmal richtig reinbegeben, aber ich denke, das könnte mir gefallen. Ja, auch so eine Sache, die man mal im Multiplayer gut spielen kann. Und Überraschung, Überraschung, ich habe Watch Dogs wieder installiert. Was? Und ich habe es durchgespielt und muss sagen, ich hätte es auch lassen können. Ja, sehr gut. Allerdings habe ich die Minispiele entdeckt in dem Spiel, die mir gut gefallen, muss ich sagen. Die sind ja eher wie Saints Row, also man schmeißt sich da so virtuelle Trips, ist so ein Drogentrip prinzipiell und das sind so absurde Spiele, wie zum Beispiel fahre Dutzende von Passanten um oder Leute mit brennenden Köpfen und menschenverachtend. Ja, menschenverachtend. Ein bisschen wie Carmageddon. Huch, darf man das sagen? Ich glaube, natürlich, ja. Ja. Ja. Ich bin immer ein bisschen sensibel, wenn ich die Grippe habe, deswegen kann ich sowas gar nicht ab. Also, naja, furchtbar. Man sieht es. Ich sehe es. Die Zuschauer hören es vielleicht, aber ich sehe es ja sogar. Danke, Video. Chat. Ja, okay. Damit bin ich aber auch wirklich durch. Project Zomboid habe ich gespielt, aber das könnt ihr euch bitte schön anschauen. Da gibt es jetzt eine Spielereihe auf Kawabunga Play, beziehungsweise unserem YouTube-Channel. Und das war's. Ja, wie sieht's mit Groovy aus? Noch eine Runde Groovy. Wir können ein bisschen abgrooven. Abgrooven. Dann mache ich mal eben Groovy auf. Groovy. Also gut, ich beginne und du sagst Stopp. Los geht's. Alles klar. Ich vertraue dir blind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stopp. Dark Souls. Oh, oh, oh. Heißes Eisen. Heißes Eisen. Heißes Eisen. Ich glaube, wir haben aber schon mehrfach über Dark Souls und Demon's Souls in unterschiedlichster Weise drüber gesprochen. Oder? Ja, mehr als Leuten, die es nicht gespielt haben, eigentlich zusteht, möchte man anmerken. Ich widerspreche mich da ständig. Ich finde es mal gut, dann finde ich es mal wieder nicht gut. Also ich enthalte mich an der Stelle. Gut, ich sage, es ist schwer. Ja. Stimmt. Das stimmt, ja. Du sagst, wann es losgeht, ne? Achso, ja, los. Stopp. Earthbound. Earthbound, nettes kleines Spiel für den Super Nintendo. Ja, nett und klein sind zwei Wörter, die man Fans dieses Spiels wohl nicht sagen sollte, weil es ist ja eigentlich ein richtiger Knaller. Das Problem ist einfach nur, dass da seinerzeit vollkommen an der damaligen Gamerschaft vorbeigegangen ist und erst im Laufe der Jahre dann ein wirkliches Kultspiel wurde, ja. Wo Petitionen eingereicht worden sind, auch die Nachfolgeteile endlich zu veröffentlichen außerhalb von Japan und überhaupt mehr Earthbound-Titel rauszubringen. Da gibt es mehrere sehr interessante Dokumentationen zu diesem Spiel. Wirklich hochinteressant. Ja, ansonsten auf den ersten Blick und vermutlich auch auf den zweiten ist es wirklich nur ein nettes JRPG, aber mit viel Tiefgang und ganz ungewöhnliches Setting, denn kein Fantasy, kann gar nicht, sondern quasi normale Vorstadt und ein kleiner Junge erlebt da sein Abenteuer mit Außerirdischen. Genau, und toll ist, dass man alles benennen kann. Das war auch... Das, Feine Sache. Ja, eine Sache, die ich heutzutage in den Spielen wirklich sehr vermisse. Das ist, ich mich ja schon lange auf. Logisch, Sprachausgabe und so, man kann nicht mehr alles benennen, aber ich vermisse das schon ein bisschen. Ja, ich auch. Ich auch. Okay, ich starte die Maschine nochmal. Starte sie. Start. Und stopp. Planescape Torment. Was für ein Zufall, das habe ich doch eben irgendwie erwähnt. Witziger Zufall, ja, ja, in der Tat. Ja, soll auch ein Kultspiel sein, soll auch sehr, sehr viel Tiefgang haben, ist vielleicht vergleichbar mit, ja, von der Art her, Baldur's Gate. Also es handelt sich hier um ein Rollenspiel von BioWare auch. Isometrische Sicht und man, ja, ich glaube, man steht auch wieder von den Toten auf, ne? Oder man steht von den Toten auf. Ich kenne das Spiel gar nicht. Also, ja, also es hat so auch ein sehr morbides Setting und ja, da kommt jetzt auch bald ein ähnliches Spiel wieder raus, was sich da direkt drauf bezieht. Und das, ja, ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber da warten die Fans drauf. Und das soll ganz, ganz großartig sein, auf jeden Fall. Vor allen Dingen wegen der Geschichte. Für Fans. Eines der Spiele, die wohl herausragend sind. Ja, mehr weiß ich aber auch nicht dazu. Vielleicht spiele ich es ja irgendwann doch mal. Okay, fand ich aber schon mal gut. Alles klar, ich mache auch noch mal einen, wa? Ja, einer geht noch. Okay, sehr gut. Dann ist die Maschine jetzt aktiviert. Und ich sage Stopp. Ui, bitte noch mal. Stopp. Okay. Ja. Es war, glaube ich, jetzt die Maschine kaputt, aber an das Spiel, auf dem wir stehen, kannst du vermutlich doch ein bisschen was zu sagen, denn es ist Ni No Kuni, Wrath of the White Witch. Ah, ja. Ich habe alles schon geschrieben zu diesem Spiel, in dem Artikel Ni No Kuni oder Wie ich das Reisen lernte. Ja, wundervolles JRPG. Wirklich, wirklich toll. Ein Spiel, was du unbedingt spielen musst. Ja, möglichst, ja, ich bereue möglichst es dieses Jahr vor. Weihnachten. Ich hol dir das doch dieses Jahr Weihnachten. Das passt doch perfekt. Ich glaube, du hast recht. Ja. Ich hole es mir jetzt und werde das Weihnachten spielen. Genau. Das, ja, ist das könnte auch ungefähr hinhauen mit der Zeitspanne vorher. Ja, also es ist einfach nur ein schönes Spiel. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und lest mal. Wer Artikel. Noch mehr wissen will, genau, der kann den Artikel ja lesen. Genau. Ja gut, das soll es gewesen sein mit dem Kawabanga Play Podcast des Monats. März 2015 und ja, ich muss sagen, Skype ist schon eine Erfahrung, aber es ist einfach schöner, von Angesicht zu Angesicht sich zu unterhalten, ist einfach was anderes. Ja, da stimme ich dir zu, dass deine netten Worte lassen noch mein Herz gerade ein bisschen aufgehen hier und meine Nasennebenhöhlen frei werden, ja, nicht ganz, aber da stimme ich dir voll und ganz zu, du hast recht. Ja. Und du fehlst mir auch. Ja, ich hoffe dann, dass wir im April, wenn wir auf jeden Fall wieder auf Sendung sind, uns dann mit einem normalen Podcast bei euch wieder melden können. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?